Anoint! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Mein Flügel ist zum Schwung bereit. Ich kehrte gern zurück. Denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Gerhard Schulen, Gruß vom Angelus. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Was ihr hier hörtet, war ein Auszug aus dem Text über den Begriff der Geschichte von Walter Benjamin. Walter Benjamin, Philosoph, Essayist, Kritiker, Übersetzer. Aber für uns vor allem interessant, marxistischer Denker und Kommunist, der eine materialistische Theorie von Kunst und Technik entwarf. Vom 24. bis zum 30. August 2020 fand in Chemnitz eine Kantine Benjamin statt. Ein Festival oder eine Art Zusammenkunft, in der auf mehr oder weniger akademische Weise über das hinterlassene Werk von Walter Benjamin beraten wurde. Diese Sendung ist inspiriert und Resultat von dieser Kantine Benjamin. Einige Gespräche wurden in dieser Kantine aufgenommen, weiteres Material hat sich hinzugesellt. Die hier folgende Stunde soll dazu einladen, sich mit den Texten von Walter Benjamin zu beschäftigen. Dabei soll hier ein Fokus auf einige ausgewählte Motive von Walter Benjamin gelegt werden. Es soll in der kommenden Stunde gehen um Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900. Es soll gehen um Erfahrung, Erfahrungsarmut und die neuen Barbaren. Und es soll gehen um Mickey Maus und die Kunstavantgarde. Diese Sendung soll neugierig machen auf Material und Felder, die Walter Benjamin bearbeitet hat. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Es mag am Bau der Apparate oder der Erinnerung liegen. Gewiss ist, dass im Nachhall die Geräusche der ersten Telefongespräche mir sehr anders in den Ohren liegen als die heutigen. Es waren Nachtgeräusche. Keine Muse vermeldete sie. Die Nacht, aus der sie kamen, war die gleiche, die jeder wahren Neugeburt vorhergeht. Und eine Neugeborene war die Stimme, die in den Apparaten schlummerte. Walter Benjamin, Das Telefon, aus Berliner Kindheit um 1900. Er war in Berlin geboren, im Juli 1892, zu einer ziemlich wohlhabenden Familie, assimilierte Juden, und hatte dann eine widersprüchliche Erziehung in gewissem Sinne. Also er hasste die Schüler, das war für ihn ein Albdruck. Und um davon wegzukommen, hat er sich der Jugendbewegung angeschlossen und hat Zeiten hier in Thüringen, glaube ich, verbracht bei Gustav Wieneken. Und er hat sich da radikalisiert, er hat so die freie Erziehung gefolgt, kam dann später mit Wieneken zum Krach, weil er nicht mit ihm in den Krieg hineinziehen wollte. Er war nicht pazifistisch, aber dachte, dass den großen Krieg Unrecht sei. Also so war er als Jugend dann schon etwas politisiert, aber vielleicht nicht in normaler Weise oder wie man es sich denken würde. Also er wusste zum Beispiel in 1917 von der russischen Revolution, hatte Interesse daran, aber sah sich zu der Zeit eher als Anarchist vielleicht oder wusste nicht ganz so genau, wie er dazu stand. Später aber hat sich das alles ein bisschen verändert und er ist sogar Ende 26 nach Moskau gegangen, um sich zu überlegen, ob er sich die kommunistische Partei anschließen soll, und fand dort viele interessante Sachen, hat sich mit Intellektuellen und Künstlern und so weiter umgetrieben, fand aber auch einen gefährlichen Hang zum Führerkult in der Gesellschaft und sah, dass die Herrschaft des Geldes ersetzt worden ist durch ein Näher an die Partei, an die Macht, und hat sich dann daran nicht angeschlossen und ist in Europa geblieben, müsste Deutschland verlassen, also praktisch in 27 ist er weggegangen, aber endgültig in 33, weil er Jude war und weil er marxistische Ansätze hatte. Und von dann an ist er in Paris aufgebracht und auch in Dänemark und Schweden bei Brecht, der sein Freund, ein Freund von ihm war. Und der wollte 1940, nachdem er in einem Lager in Frankreich, in besetztem Frankreich, hineingeschleppt wurde, wollte er weg aus Europa und hatte es vor, nach den Vereinigten Staaten zu erlangen, wo Adorno, Horkheimer, Krakauer, andere Menschen, die er kannten, zu der Zeit blieb, wollte dorthin, aber wurde auf dem Weg dahin an der spanischen Grenze angehalten. Der hatte kein Ausgangsvisum, musste dort bleiben in Port Bo und hat Angst gehabt, gerechte Angst gehabt, dass er der Gestapo ausgeliefert wurde, und hat dann September 1940 da in Port Bo an der Grenze sein Leben genommen. Auf Tag und Stunde war das Telefon mein Zwillingsbruder. Und so durfte ich erleben, wie es die Erniedrigung der Frühzeit in seiner stolzen Laufbahn überwand. Denn als Kronleuchter, Ofenschirm und Zimmerpalme, Konsole, Guéridon und Erkerbrüstung, die damals in den Vorderzimmer prangten, schon längst verdorben und gestorben waren, hielt, einem sagenhaften Helden gleich, der in der Bergschlucht ausgesetzt gewesen, den dunklen Korridor im Rücken lassend, der Apparat den königlichen Einzug in die gelichteten und helleren, nun von einem jüngeren Geschlecht bewohnten Räume. Ihm wurde der Trost der Einsamkeit. Den Hoffnungslosen, die diese schlechte Welt verlassen wollen, blinkte er mit dem Licht der letzten Hoffnung. Mit den Verlassenen teilte er ihr Bett. Auch stand er im Begriff, die schrille Stimme, die er aus dem Exil behalten hatte, zu einem warmen Summen abzudämpfen. Denn was bedurfte es noch mehr an Städten, wo alles seinem Anruf entgegenträumte oder ihn zitternd wie einen Sünder erwartete? Ich glaube, klassisch wurde ich natürlich irgendwie auf eine skurrile Art damit konfrontiert, dass man Benjamin irgendwie kennen muss, und habe erstmal nicht so richtig einen Zugang gefunden, weil ich ihn dann sehr verstellt fand. Und die Faszination, die ich dann entwickelt habe, bezog sich vor allem darauf, mit welcher, wenn man so will, Feinfühligkeit, mit welcher Liebe zum Detail er sich bestimmten Veränderungen und Phänomenen zuwendet, die er dann versucht, in diesen Bildern beispielsweise in der Berliner Kindheit aufzuheben oder denen er dann da versucht, Raum zu geben. Und genau, was wir heute gelesen haben, zum Beispiel über den Einzug des Telefonapparates und die mit dem Klingeln des Telefons im Flur einhergehende Erschütterung, dann sowas wie einen Epochenumbruch um 1900 kenntlich zu machen. Das war faszinierend. Berliner Kindheit um 1900. Auf den ersten Blick könnte man sich denken, das sei die reine Nostalgie. Er hat zum Beispiel diese Memoiren zu der Zeit geschrieben, als er Deutschland endgültig verlassen müsste. Ich glaube, die erste Fassung sei im März 1933 dann vollkommen geschrieben worden. Und es gibt schon was daran, dass er zurückblickt und denkt, was für sich ist verloren gegangen, dass er Berlin verlassen müsste, und ahnt er vielleicht dann, dass er nicht wieder heimkehren dürfte. Und der hat selbst gemeint, das sei eine Art Inokulation irgendwie gegen die Heimkrankheit oder Nostalgie oder so, dass man das alles aufschreibt, um dann ein Ergebnis daraus zu ziehen, was verloren gegangen sei und was noch zu retten sei. Aber muss man auch sagen, dass, wenn er das schreibt, ist er ganz klar, dass das eine kollektive Geschichte sei, was er da schreibt. Das ist nicht nur seine persönliche Erfahrung, obwohl, wenn man das liest, sein subjektiver Anteil daran ist sehr, sehr wichtig. Aber das schreibt quasi eine Klassengeschichte auf der einen Seite. Wie war das? Wie war es im 1900 ein Bürgerkind zu sein in Berlin? Wie war die Stadt? Wie hat das alles gerochen? Was hat man dort gesehen? Was wusste man von den Arbeiterkindern, die man mal sehen konnte, wenn man auf dem Loggia stehen würde und nach hinten sehen würde? Wie war das mit einem Kindermädchen im Haus zu wohnen? Und wann würde es einem klar, dass nicht alle Leute Kindermädchen zu Hause haben? Und was bedeutet das alles? Also man sieht ein Berlin, das voll mit Grenzen ist, an die er herankommt, manchmal überschreitet, manchmal nicht überschreiten darf oder mag. Und das wird alles klar geworden. Das ist dann eine kollektive Geschichte oder ein kollektives Bild einer Stadt durch seine Subjektivität dargestellt. Nicht viele, die heute ihn benutzen, wissen noch, welche Verheerungen einst sein Erscheinen im Schoß der Familien verursacht hat. Der Laut, mit dem er zwischen 2 und 4, wenn wieder ein Schulfreund mich zu sprechen wünschte, anschlug, war ein Alarmsignal, das nicht allein die Mittagsruhe seiner Eltern, sondern die weltgeschichtliche Epoche störte, in deren Mitte sie sich ihr ergaben. Meinungsverschiedenheiten mit den Ämtern waren die Regel, ganz zu schweigen von den Drohungen und Donnerworten, die mein Vater gegen die Beschwerdestelle ausstieß. Doch seine eigentlichen Orgien galten der Kurbel, der er sich minutenlang und bis zur Selbstvergessenheit verschrieb. Und seine Hand war wie ein Derwisch, der der Wollust seines Taumels unterliegt. Mir aber schlug das Herz. Ich war gewiss, in solchen Fällen drohte der Beamtin als Strafe ihrer Säumigkeit ein Schlag. Ich glaube, der schreibt das, weil er sich unheimlich interessiert für die Kindheit und die Möglichkeiten der Kindheit, die sich reproduzieren in jeder Generation. Und der versucht, ein weitäugige Blick zu erfinden, wodurch alles, was passiert, sich offen darstellt. Es hätte auch anders sein können. Es könnte nicht Krieg kommen, sondern die große Spielerei. Es könnte Identifikationen kommen statt Schlacht zwischen den Menschen. Benjamin sagt zum Beispiel, wie das Kind sich so gerne den anderen Sachen und den anderen Menschen imitiert. Und das ist eine Art Identifizierung statt den anderen ausgrenzen. Und das ist ein Impuls, das sich in der Kindheit lagert. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass er dann quasi eine Kindheit des Kapitals ausgräbt. Oder vielleicht besser eine Kindheit der Technologie und der sozialen Entwicklung ausgräbt, der sich anders hätte ausfalten können. Na, ich glaube, dass im Prinzip auch in diesem, wenn man so will, in dieser erkenntnistheoretischen Herangehensweise der Kindheitserinnerung er sich ein Stück weit jedes Mal wieder neu verwundert zeigt von diesen Alltagsgegenständen. Und das ist vielleicht auch das Spannende dann daran, dass er den Alltag oder das Profane eben nicht als alltäglich und profan wahrnimmt, sondern dass er dem Raum gibt, als wären das ganz ungewöhnliche Dinge, denen er sich zum ersten Mal widmet. Und darin hebt sich ein Stück weit die Faszination dann auf. In dieser Haltung des zum ersten Mal damit konfrontiert sein, des nicht sich von Alltäglichkeit erschlagen lassen, sondern des immer wieder neugierig zugewandt seins. Was ich an ihm so interessant finde und was immer noch aktuell bleibt, ist sein Ansatz an die Kultur, was auch nicht nur eine Kulturtheorie sei, sondern eine Art des Denkens über das ganze Leben. Er hat sich zum Beispiel interessiert dafür, wie die Technologie sich durch unser Leben einsetzt, wie es neue Menschen aus uns macht und wie wir davon verwendet werden, sowohl wie wir die Technologie und die Technik uns selbst verwenden. Er hat sich zum Beispiel die neuen Qualitäten des Lebens und des Wohnens, des Alltagswohnens analysiert und uns klar macht, wie unsere banalsten Handlungen sozial geprägt werden durch die Technologie, durch die Verhältnisse, in denen wir existieren. In diesen Zeiten hing das Telefon entstellt und ausgestoßen zwischen der Truhe für schmutzige Wäsche und dem Gasometer in einem Winkel des Hinterkorridors, von wo sein Lärm die Schrecken der Berliner Wohnung nur steigerte. Wenn ich dann, meiner Sinne kaum mehr mächtig, nach langem Tasten durch den finstern Schlauch anlangte, um den Aufruhr abzustellen, die beiden Hörer, welche das Gewicht von Hanteln hatten, abriss und den Kopf dazwischen presste, war ich gnadenlos der Stimme ausgeliefert, die da sprach. Nichts war, was die unheimliche Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte. Ohnmächtig litt ich, wie sie die Besinnung auf Zeit und Pflicht und Vorsatz mir entwand, die eigene Überlegung nichtig machte und wie das Medium der Stimme, die von drüben seiner sich bemächtigt, folgt, ergab ich mich dem ersten besten Vorschlag, der durch das Telefon an mich erging. Ich glaube, dass ein Stück weit vielleicht auch mit der Erschütterung dessen, was man das klassische Bürgertum nennen könnte, Benjamin davon ausgeht, wenn man es ein bisschen zuspitzen will, quasi postmodern avant la lettre, davon ausgeht, dass die große Erzählung eigentlich nicht mehr möglich ist. Und dass deshalb die große Diagnose, die groß angelegte, aufs Totale abzielende Diagnose auch unmöglich geworden ist und dass deshalb wir uns diagnostisch einen anderen Blick angewöhnen müssen. Wir müssen eben in diesem Alltäglichen, in dem Kleinen, quasi das Totale erkennen. Und deshalb liegt quasi beispielsweise in der Erschütterung des Telefonapparats oder mit dem Einzug des Telefonapparats liegt sowas wie ein Bild dafür, wie der Epochenumbruch um 1900 zu verstehen ist, nämlich als Einbruch von beispielsweise technischen Apparaten, die eine Umstrukturierung unseres Alltags bedeuten. Begriff der Erfahrung. Immer seltener wird die Begegnung mit Leuten, welche rechtschaffen etwas erzählen können. Immer häufiger verbreitet sich Verlegenheit in der Runde, wenn der Wunsch nach einer Geschichte laut wird. Es ist, als wenn ein Vermögen, das uns unveräußerlich schien, das Gesichertste unter dem Sicheren von uns genommen würde, nämlich das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen. Eine Ursache dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen. Und es sieht aus, als fiele sie weiter ins Bodenlose. Jeder Blick in die Zeitung erweist, dass sie einen neuen Tiefstand erreicht hat. Dass nicht nur das Bild der Äußeren, sondern auch das Bild der sittlichen Welt über Nacht Veränderungen erlitten hat, die man niemals für möglich hielt. Wenn man jetzt so einen Blick aufs ganze Werk wirft, dann ist der Begriff der Erfahrung einer, um den es Benjamin schon relativ früh geht, schon im Programm für die kommende Philosophie, kreist er eigentlich darum, dass die Erfahrung, wie sie klassisch formuliert wird oder wie sie klassisch eigentlich unser Wissen strukturieren soll, in der Form nicht möglich ist. Aber in diesem frühen Werkabschnitt quasi geht er irgendwie noch skurrilerweise davon aus, dass man diesen Begriff der Erfahrung retten könnte oder dass es sowas gäbe wie eine Neuformulierung des Erfahrungsbegriffs, die dann wieder funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was man, wenn man dann so will, einer der zentralen Unterschiede zum Spätwerk nennen könnte. Das glaubt er später nicht mehr. Es gibt diese tatsächlich philosophisch qualitativ wirkmächtige Erfahrung im eigentlichen Sinne nicht mehr als solche zu retten, weil die Erfahrung derart erschüttert ist. Und wir müssen dann andere Wege suchen. Einer davon ist eben die Kindheit, sowas wie einen Erfahrungsbegriff oder wie einen veränderten Erfahrungsbegriff doch noch denkbar zu machen. In dem Sinne, dass wir mit der Welt Erfahrung machen und nicht nur dahin langen, die Welt in irgendwie Begriffen aufzuschließen, sondern die Welt uns angehen zu lassen und damit aber auch eingreifend in die Welt wirksam werden zu können. Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden, der seither nicht zum Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass die Leute verstummt aus dem Felde kamen, nicht reicher, ärmer an mittelbarer Erfahrung. Was sich dann 10 Jahre später in der Flut der Kriegsbücher ergossen hatte, war alles andere als Erfahrung gewesen, die von Mund zu Mund geht. Und das war nicht merkwürdig. Denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken. Und unter ihnen in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Walter Benjamin, Erfahrung und Armut. In der Zentralstelle genau dieses kurzen Aufsatzes oder dieses kurzen Essays beschreibt er, dass zentrale Erfahrungen vielleicht verstanden als eher auch als Gewissheiten, also Sachen, auf die man sich verlassen konnte, dass die so eintreten, fundamental erschüttert worden sind. Und für den Ersten Weltkrieg ist es ganz zentral, eben diese strategische Niederlage, der Schliefenplan geht nicht auf, die Umfassung der französischen Armeen und damit der Sturm auf Paris findet eben nicht statt. Und dieser anfänglich begonnene Krieg, der mit der Gewissheit begonnen wurde, Weihnachten wieder zu Hause zu sein, endet in einem 4-jährigen Grabenkrieg. Und der Form gibt es mehrere Erschütterungen. Er nennt noch die Inflation, er nennt den Hunger und aber auch vielleicht nochmal fundamentaler, dieses auf einmal ausgesetzt sein dieser technischen Übermacht, dem man am Ende doch nur wieder als einzelner, zerbrechlicher menschlicher Körper begegnen kann. All diese Erfahrungen erschüttern in dem Sinne die Gewissheiten und machen dann das, was klassisch als Erfahrung galt, nämlich ein Erfahrungsvorsprung, etwas, das Erwachsene den Jungen voraus haben, unmöglich, weil der Erfahrungsschatz, von dem Erwachsene gezehrt werden, innerhalb weniger Jahre im Prinzip komplett zerstört wurde. Eine ganz neue Armseligkeit ist mit dieser ungeheuren Entfaltung der Technik über die Menschen gekommen. Unsere Erfahrungsarmut ist nur ein Teil der großen Armut, die wieder ein Gesicht bekommen hat, von solcher Schärfe und Genauigkeit wie das der Bettler im Mittelalter. Denn was ist das ganze Bildungsgut wert, wenn uns nicht eben Erfahrung mit ihm verbindet? Wohin es führt, wenn sie geheuchelt oder erschlichen wird, das hat das grauenhafte Mischmasch der Stille und Weltanschauungen im vorigen Jahrhundert uns zu deutlich gemacht, als dass wir unsere Armut zu bekennen nicht für ehrenwert halten müssten. Ja, gestehen wir es ein. Diese Erfahrungsarmut ist Armut nicht nur an privaten, sondern an Menschheitserfahrung überhaupt. Und damit eine Art von neuem Barbarentum. Es gibt kein Heil zu suchen in dem, was man vielleicht ein kulturelles Erbe nennen könnte. Es gibt kein Heil zu suchen bei dem, was man Zivilisation nennen könnte, weil eben genau dieses kulturelle Erbe und eben das, was man dann Zivilisation nennen muss, uns in diesen Krieg geführt hat. Und wenn man das anerkennt, rückhaltlos anerkennt, dann verbauen wir uns alle Hoffnung darauf zurückgehen zu können auf sowas wie einen kulturvolleren, vielleicht noch allgemeiner gefasst auch humanistischeren Menschen, weil eben dieser kulturvolle humanistische Mensch eigentlich derjenige, genau derjenige Mensch ist, der Krieg geführt hat. Und an der Stelle kommt dann dieses neue Barbarentum vor, oder da setzt er ein und sagt, eigentlich müssen wir uns gerade dieser zivilisatorischen und kulturvollen Erbe entledigen, weil die derart fundamental mit dieser Katastrophe verbunden sind, dass die kein positiver Bezugspunkt mehr sein können. Barbarentum? In der Tat. Wir sagen es, um einen neuen, positiven Begriff des Barbarentums einzuführen. Denn wohin bringt die Armut an Erfahrung den Barbaren? Sie bringt ihn dahin, von vorn zu beginnen, von Neuem anzufangen, mit wenigem auszukommen, aus wenigem heraus zu konstruieren und dabei weder nach rechts noch nach links zu blicken. Unter den größten Schöpfern hat es immer die Unerbittlichen gegeben, die erst einmal reinen Tisch machten. Sie wollten nämlich einen Zeichentisch haben. Sie sind Konstrukteure gewesen. Der Begriff, der kommt eigentlich von Nietzsche, also Benjamin entnimmt den quasi von Nietzsche auch, der in einem Text fragt, wo sind denn die Barbaren des 20. Jahrhunderts? Und Benjamin übernimmt quasi diese Frage und gibt eine Antwort drauf und führt da wirklich eine sehr auch eigentümliche Liste an Namen an, die sich von Figuren wie der Mickey Maus, Karl Kraus, Brecht und so weiter bis hin zu Denkern wie Einstein und Descartes erstreckt. Und was für Benjamin diese Denker, diese Figuren irgendwie eint, ist eben dieses Konstruktive, also dieses, wie er sagt, erst einmal reinen Tisch machen, quasi Räume schaffen für neue Arten der Auseinandersetzung, neue Arten der Erfahrung, auch neue Spielräume, wirklich in dem Sinne, dass der Text heißt ja Erfahrung und Armut und quasi er wird auch oft als Text über die Erfahrungsarmut bezeichnet. Das ist quasi nicht mehr möglich, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt Erfahrungen zu machen oder sich aber auch auf Erfahrungen zu berufen. Und deswegen braucht es diese, wie er sagt, Zerstörungskünstler, die erstmal alles platt machen und dann quasi auch die Möglichkeit schaffen, neue Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz ähnlich zu sehen wie das, was die Avantgarden zu dieser Zeit gemacht haben. Also für mich sind auch zum Beispiel Dada, also vielleicht am stärksten sogar Dada, auch VertreterInnen des neuen Barbarentums, aber genauso die Surrealisten oder die Konstruktivisten, die ja Benjamin doch sehr nahe standen irgendwie auch. Thank you. Walter Benjamin und die Kunstavantgarde. Ich glaube, Benjamin war da wirklich sehr unverschämt und hat sich sehr breit mit Kunst und Kultur auch beschäftigt. Ich würde fast sagen, dass es da schon ein bisschen so einen Bruch gibt in seiner Auseinandersetzung mit Kunst auch, wo er dann erstmal anfängt, sich mit der aktuellen Kunst auch intensiver auseinanderzusetzen. Und das hängt vielleicht auch mit dem Ende seiner akademischen Karriere zusammen, mit dem Start seiner Laufbahn als Kritiker vielleicht auch irgendwie. Und dann natürlich auch mit der weltgeschichtlichen Situation, seiner Flucht, seiner Zeit im französischen Exil in Paris. Und in der Art und Weise, wie er sich dann vor allem mit den Avantgarde-Bewegungen in der Kunst auseinandersetzt, finde ich wirklich spannend, dass er sich da ganz viel verschiedene Sachen anschaut, also auch viel, viel mehr sich angesehen hat, glaube ich, als wie das, was wir dann wirklich zu lesen bekommen haben oder was noch erhalten ist, was er dann darüber geschrieben hat. Er hat da wirklich, glaube ich, einiges verschlungen, auch an Material, an Filmen, an Büchern. Da gibt es ja diese berühmten Listen mit das Verzeichnis gelesener Schriften und so, und das ist schon enorm, was da alles drin aufscheint. Ja, was ihn da vor allem interessiert hat, glaube ich, waren eben diese verschiedenen Avantgarde-Praktiken oder Avantgarde-Techniken, würde ich sagen, die Montage, der Schock, das Zitat. Und da ist er auch wirklich so vorgegangen, dass er sich ganz verschiedene Künstler, Künstlerinnen, aber auch Strömungen und auch Kunstformen angesehen hat und überall diese gleichen Techniken auch gefunden hat und diese dann irgendwie auch im Laufe seiner Auseinandersetzung ist vielleicht auch noch zu untersuchen, wie bewusst oder unbewusst das dann passiert ist, in seine eigene Praxis und auch in seine eigene Theorie übernommen hat. Ja, so Benjamin hat sich von Anfang an oder von früh an für das Fragment interessiert. Das könnte man vielleicht sehen als Metapher der Welt. Also wenn, wie er sich gedacht hat, die Welt als Zusammenhang irgendwie falsch zusammengestellt ist, dass es Ungleichheiten gibt zwischen den Klassen, zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechten und so weiter. Wenn das ungleich zusammengestellt ist, dann musste das zerschmettert werden und wieder neu wieder aufgebaut werden. Deswegen hat er sich interessiert, auf der einen Seite für die politischen Fassungen, die das gesagt haben, also die von neu anfangen wollten, also in der Tat von neu anfangen, nicht das nur von sich geben würden, wie die Nazis, sondern die Revolutionären, die von wieder alles aufbauen möchten. Zu derselben Zeit ist in den Kunstdiskurs auch so ein Ansatz dazu, wie bei den Konstruktivisten, sowohl auch wie bei den Dadaisten, hatte man da angegeben, dass man wieder alles neu aufbauen muss. Und um das zu machen, muss man das Bestehende zerschmettern. Also in dem Sinne könnte man sehen, wie sich Benjamin interessiert für das Auslegen der Kultur, sowohl wie auch die Wohnungsarten, wie man das alles von Anfang wieder aufbauen muss und diesmal bewusst. Denken wir an den Dadaismus zurück. Die revolutionäre Stärke des Dadaismus bestand darin, die Kunst auf ihre Authentizität zu prüfen. Man stellte Stillleben aus Billets, Garnrollen, Zigarrenstummeln zusammen, die mit malerischen Elementen verbunden waren. Man tat das Ganze in einen Rahmen. Und damit zeigte man dem Publikum: Seht, euer Bilderrahmen sprengt die Zeit. Das winzigste authentische Bruchstück des täglichen Lebens sagt mehr als die Malerei. So wie der blutige Fingerabdruck des Mörders auf einer Buchseite mehr sagt als der Text. Von diesen revolutionären Gehalten hat sich vieles in die Fotomontage hineingerettet. Sie brauchen nur an die Arbeiten von John Hartfield zu denken, dessen Technik den Buchdeckel zum politischen Instrument gemacht hat. Walter Benjamin, der Autor als Produzent. Ja, ich glaube, in Dada zeigen sich schon in sehr radikaler und sehr politischer Art und Weise, wie diese Avantgarde-Techniken zur Anwendung gebracht werden können. Also das fängt bei den Fotomontagen von Hartfield an oder auch bei den Bildern von Gross, George Gross. Und das reicht, glaube ich, auch weiter zu den Filmen von Hans Richter oder so, die Benjamin wahrscheinlich auch gesehen hat, über die er halt nichts geschrieben hat leider. Ich glaube, was Benjamin da vor allem interessant findet, ist, dass die Dada-Künstler, Dada-Künstlerinnen bereits diese Techniken auf sehr virtuose Art und Weise anwenden und damit quasi die Nachfrage nach dem Film begünstigen, wie er das sagt. Also das, was die Dada-Künstler machen, ist quasi das, was dann der Film wirklich völlig entfalten kann. Es sind quasi vor allem die Momente des Schocks und die Technik der Montage irgendwie anzuwenden und fruchtbar zu machen. Was er sich interessiert dann bei den Avantgardisten ist, wie man mit dem Fragment umgeht, wie man mit dem zersetzten Zitat umgeht. Dort zum Beispiel hat er sich interessiert für John Hartfield, der auch effektiv ein Zitierer sei. Der nimmt Sachen aus der Realität, aus die schlechte Realität, so Bilder, Goebbels Kopf, schneidet er aus der Zeitung hinaus, Bilder vom Reichstag oder was war ich. Und er nimmt diese Fragmente der Realität und setzt sie zusammen, sodass sie was Neues sagen, sodass sie sprechen. Und für Hartfield ist das eine Wahrheit, die die dann sprechen, wenn sie neu zusammengestellt werden in Zusammenhang mit einer politischen Linie, die verstehen kann, genau wie die Macht distribuiert werde. Benjamin hat auch solche Methode benutzt zum Teil in seiner Arbeit, wobei er auch diese Zitate, diese Fragmente, diese Bruchstücke der Realität für sich nimmt und die dann anders eingestellt, um die Zusammenhänge wieder neu zu machen. Das ist auch eine Art Konstruktivismus oder politischer Formalismus, wobei man versucht, die Welt aus einem neuen Sichtpunkt oder in neue Lichter vorzuzeigen. Und deswegen sind die Methoden der Avantgarde auch für Benjamin sehr wichtig. Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. Die Surrealisten haben ihn. Sie sind die Ersten, das liberale, moralisch-humanistisch verkalkte Freiheitsideal zu erledigen, weil ihnen feststeht, dass die Freiheit, die auf dieser Erde nur mit 1000 härtesten Opfern erkauft werden kann, uneingeschränkt, in ihrer Fülle und ohne jegliche pragmatische Berechnung will genossen werden, solange sie dauert. Und das beweist ihnen, dass der Befreiungskampf der Menschen in seiner schlichtesten revolutionären Gestalt die einzige Sache bleibt, der sich zu dienen lohnt. Walter Benjamin, der Surrealismus, die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz. Ja, da sind es vor allem auch quasi weniger vielleicht dieses Zerstörerische und auch dieses, da gibt es quasi auch diese Bestimmung, dass der Surrealismus um einiges ernster ist als Dada quasi, der noch sehr verspielt auch diese alten Formen zertrümmert quasi. Der Surrealismus ist dann irgendwie auch ein bisschen feinfühliger und setzt sich dann aber auch mit Themen auseinander, die Benjamin immer schon viel beschäftigt haben, mit Themen wie dem Kult, Themen wie dem Traum, dem Rausch, aber auch mit dem Begriff der Freiheit beispielsweise, wo Benjamin ja sagt, dass die Surrealisten einen völlig neuen, radikalen Begriff von Freiheit haben, den seit Bakunin, sagt er, niemand mehr gehabt hat in Europa. Die Surrealisten, die quasi dann auch vielleicht die Avantgarde sind, die ihre Kunst quasi auch zur Lebenspraxis werden lassen mit diesem, auch das liegt Benjamin, glaube ich, sehr nahe, dieses Flanieren, dieses sich in der Stadt verlieren, das er, glaube ich, auch in vielen Texten theoretisiert hat und beschrieben hat, was quasi auch als surrealistische Technik bezeichnet werden könnte. Die Kräfte des Rausches für die Revolution gewinnen. Darum kreist der Surrealismus in allen Büchern und Unternehmen. Das darf er seine eigenste Aufgabe nennen. Vielleicht biografisch ganz interessant ist, dass vielleicht hätte Benjamin noch viel mehr zum Surrealismus und vielleicht auch positivere Sachen zum Surrealismus gesagt, wenn er da noch bessere Kontakte gehabt hätte. Denn leider konnte er in Paris nie wirklich Anschluss finden, also vor allem zur Gruppe um Breton. Es ist sehr unklar, ob die sich überhaupt jemals getroffen haben. Seine einzigen Kontakte, also persönlichen Kontakte zum Surrealismus, waren Georges Bataille und Pierre Klosowski. Das war quasi so ein bisschen die Gegenbewegung zu Breton, könnte man sagen. Also eine andere Gruppe Surrealisten, die quasi sich ein bisschen von Breton abgewandt haben, weil ihnen die dieser Gruppe zu hierarchisch organisiert war. Und mit denen hatte Benjamin eigentlich mehr Kontakt. Über die schreibt er wiederum wenig theoretisch jetzt. Also das ist schon irgendwie eine Diskrepanz, die sich da irgendwie zeigt. Leider, muss man sagen. Ja. Er wollte aber nicht im avantgardistischen Ghetto bleiben, aber weil er immer so einen Drang zum Populären hat. Und deswegen hat er sich interessiert für Mickey Mouse und für Charlie Chaplin und hat mal gesagt, obwohl er die Surrealisten total interessant fand, der hat eine Kritik von denen auch, wobei er meinte, sie bräuchten etwa ein bisschen Disziplin, ein bisschen Organisation, um ihre wunderbarsten Träume in die Realität hineinzusetzen. Aber er hat sich für den nun heimlich interessiert, aber sagt auch in seinem Aufsatz zum Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduktion, dass dasselbe Publikum, das sich ein bisschen reaktionär vor einem surrealistischen Bild behalte, die sich denken, na, was soll das denn sein? Das ist kein richtiges Bild und so. So ein Publikum lacht und ist mit einbezogen in einen Film von Chaplin, wo dieselben Methoden von Montage, von Subjektivität in die Wirklichkeit hinausgebracht und so weiter, wo sie dieselben Methoden und dieselben Wirkungen benutzt werden, das finden sie toll und lernen dabei. Das Dasein von Mickey Mouse ist voller Wunder, die nicht nur die Technischen überbieten, sondern sich über sie lustig machen. Denn das Merkwürdigste an ihnen ist ja, dass sie allesamt ohne Maschinerie, improvisiert, aus dem Körper der Mickey Mouse, ihrer Partisanen und ihrer Verfolger, aus den alltäglichsten Möbeln, genauso wie aus Baum, Wolken oder See, hervorgehen. Natur und Technik, Primitivität und Komfort sind hier vollkommen eins geworden. Und vor den Augen der Leute, die an den endlosen Komplikationen des Alltags müde geworden sind und denen der Zweck des Lebens nur als fernster Fluchtpunkt in einer unendlichen Perspektive von Mitteln auftaucht, erscheint erlösend ein Dasein, das in jeder Wendung auf die einfachste und zugleich komfortabelste Art sich selbst genügt. Indem ein Auto nicht schwerer wiegt als ein Strohhut und die Frucht am Baum so schnell sich rundet wie die Gondel eines Luftballons. Und nun wollen wir einmal Abstand halten, zurücktreten. Walter Benjamin, Erfahrung und Armut. Die Mickey Mouse spiegelt nach Benjamin quasi die Welt auf realistische Art und Weise wider. Also zwar nicht auf naturalistische, aber auf realistische. Das heißt, sie verhandelt den Umgang der Menschen mit der Technik, also den Umgang mit der modernen, technifizierten Welt und wie wir quasi entgegen dieser Entfremdung durch jetzt neue technische Errungenschaften wie Autos, Telefone und so weiter, wie wir damit irgendwie umgehen können und auch die utopischen Potenziale dieser Techniken einlösen können, das meint Benjamin, können wir ein Stück weit von der Mickey Mouse lernen einerseits. Also da hat sie auch ein bisschen quasi Vorbildcharakter. Andererseits verkörpert sie, glaube ich, für Benjamin vielleicht mehr als alle anderen dieses Barbarische auch, indem sie quasi sehr zerstörerisch auch vorgeht. Man hat das, also diese frühen Mickey Mouse Filme, die ich allen sehr empfehlen kann, sind wirklich voller Gewalt und Szenen des Zerquetschens und Zerstörens. Also das ist wirklich, es waren keine Kinderfilme, sagen wir es mal so, sondern das waren wirklich auch vom Stil her natürlich total surrealistische Filme, die aber quasi mit sehr realen Problemen und sehr realen Verhältnissen umgegangen sind. Also Themen wie der Weltkrieg, die Massen, eben die Technik, habe ich schon erwähnt, ja. Was im Licht neuester Disney'scher Filme zutage tritt, ist in der Tat in manchen älteren schon angelegt. Die Neigung, Bestialität und Gewalttat als Begleiterscheinung des Daseins gemütlich in Kauf zu nehmen. Damit wird eine alte und nichts weniger als vertrauenerweckende Tradition aufgenommen. Sie wird von den tanzenden Hooligans angeführt, die wir auf mittelalterlichen Pogrombildern finden, und das Lumpengesindel des Grimmschen Märchens bildet ihre undeutliche, fahle Nachhut. Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich dem marxistischen Denker, Kommunisten und Philosophen Walter Benjamin gewidmet hat. In Originaltönen waren zu hören Esther Leslie aus London, Jannes Walter aus Berlin, Daniel Gönitzer aus Wien. Integriert war außerdem die Aufnahme einer Lesung von Heiner Müller aus dem Jahr 1990. Die Gespräche mit Jannes Walter und Daniel Gönitzer sind bei der Kantine Benjamin entstanden, die vom 24. bis 30. August 2020 in Chemnitz stattgefunden hat. Das Gespräch mit Esther Leslie ist im August 2009 in Weimar entstanden. Es lohnt sich, einen Blick auf die Homepage des Kantine-Festivals zu werfen. Hier sind die Aufnahmen aller Vorträge zu finden, die in diesem Jahr in der Kantine Benjamin gehalten worden sind. kantine-festival.org. Sich dort einige der Vorträge anzuhören, empfiehlt sich auch deshalb, weil diese Sendung unvollständig geblieben ist. Fokussiert wurde hier vor allem auf Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900, auf Erfahrung, Erfahrungsarmut und neue Barbaren sowie auf Mickey Maus und die Kunstavantgarde. Diese Auseinandersetzungen Benjamins fanden auch vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs statt, der den Erfahrungshintergrund der Weimarer Republik geprägt hat. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Texte konnte noch nicht auf das reflektiert werden, was dem folgte. Die Machtübergabe an die Nationalsozialisten, die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, die Vertreibung kritischer Intellektueller, die Verfolgung und Vernichtung des europäischen Judentums, der Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug der deutschen Wehrmacht. Im Jahr 1940 hat Walter Benjamin auf die welthistorische Situation reflektiert, die sich dann schon abzeichnete. In einer Online-Version dieser Sendung sind weitere 20 Minuten enthalten, in der es um Walter Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte geht. Ihr findet die Extended Version dieser Sendung unter ärgernis.blogsport.de. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Noch drei Zeilen Benjamin zum Schluss. Aus einem Rundfunkvortrag über Brecht. Wir schließen nicht, sondern brechen ab. Sie können, meine Damen und Herren, diese Betrachtung mit Hilfe jeder guten Buchhandlung fortsetzen. Gründlicher aber ohne dieses. Danke. Onda gledaj Lapčina. Vidiš ga? Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist. Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen. Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.